Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusanang buddho bhagavati Svākhāto bhagavatā dhammo sandhīṭhiko akāliko ehi passiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viñuhi tiyasupatipanno bhagavato sāvakasaṅgho Ujjupatipanno bhagavato sāvakasaṅgho Nyāyepatipanno bhagavato sāvakasaṅgho Sāmīcipatipanno bhagavato sāvakasaṅgho Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni Aṭṭha-purisa-puṅgalā Ese bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyo pāhuneyo dakkhineyo Anjalikaraniyo anuttaraṃ puṇyakhetaṃ kasāti evaṃ buddhaṃ saranthānaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo bhayaṃ vā cambitattaṃ vā lomahamso nahe satīti Also gestern, wir haben erklärt, die Folge in der Tradition nach der Asket Sumedha, was niemand anderes als der Gautama in früherer Existenz, als er sich entschieden hat, fest entschieden hat, ein Buddha zu werden, wie hat er über die Paramis kontempliert. So ist die Theravada-Tradition. In der Mahayana-Tradition ist es ein bisschen anderes. Beide Traditionen aber auch reden von sechs Paramis, die die 10 Paramis zusammenfassen. Nur für die Information, in der Mahayana-Tradition statt Satcha-Parami, Metta-Parami, Upekkha-Parami und Adhidhana-Parami, dann gibt es solche Paramis wie Bala-Parami, Kraft-Parami. Man muss Kräfte üben. Balaparami, gibt es Pranidiparami, man muss die Gelübde von Bodhisattva üben, was entspricht Entschlussparami, Adhidhanaparami, ist eigentlich dasselbe, nur Name ein bisschen anderes. Dann gibt es Upayaparami, die Heilmittel, die der Bodhisattva sammeln muss, um auch die, dann, wie wir gestern gesprochen haben, er meistert auch alle weltliche Wissen, damit er den Wesen helfen kann. Und dann Jnana Parami. Jnana ist nichts anderes als Panya, wenn es Frucht bringt. Frucht von Weisheit in dem Sinne, dass man diese weltliche Weisheiten und überweltliche Weisheit in eine ganze verschmilzt. Ja. Ist okay? Es geht. Kann Wenn du etwas fragst. besser? Ist okay. Gut. Deswegen gestern, ich glaube, gab es ein bisschen Unverständnis über diese Sache. Das muss man immer in Auge halten, damit man versteht die Praxis von Bodhisattvas. Ich bin kein, muss man immer betonen, ich bin kein Propagator von Mahayana oder auch kein traditioneller Theravada-Buddhist. Ich nur bemühe alles, was ich mache, ich nur bemühe mich, was wir eigentlich als nicht traditionelle Buddhisten machen sollten, dass ich gebe mir Mühe, dass ich versuche, die der Buddhismus gründlich zu studieren. Das ist alles. Und gründlich zu studieren, Buddhismus, egal ob man auf Grundlage von Theravada oder von Mahayana studiert, man muss sich Mühe geben, denn die Wege von Bodhisattva genauso wie der Weg von den Schülern in tief zu verstehen. Das ist alles. Das heißt nicht, dass man dadurch einen Weg gleich Bevorzugt. bevorzugt. Was wir wollen, ist nur verstehen. Nicht mit unterscheidendem Geist in dem Sinne, dass was meistens in Mahayana auch gemacht ist, das eine ist unbedingt besser, das andere. Aber man muss sich Mühe geben, es verstehen, wie es ist. Und die Theravada Acharyas haben sich auch Mühe gegeben, den Weg Buddha zu werden, zu studieren. Wenn sie zum Beispiel sogar Visuddhimagga lesen, der Buddha Gosa hat auch versucht, den Bodhisattva-Weg zu studieren, und zu verstehen. Und sein Wunsch ist, damit er den Buddhismus tief versteht, dass er in der Nähe von Bodhisattva Maitreya geboren wird, damit er die ganze Lehre von Buddha in Tiefe versteht. Das ist, was wir uns bemühen sollten. Nicht einfach unterscheiden, das ist besser, das ist so, das ist so. Verstehen die Traditionen, wie sie wirklich sind. In Tiefe. Und damit wir den Weg von Bodhisattva, der ein Buddha werden möchte, richtig verstehen, wir müssen genau wiederholen, was vielleicht ich habe noch genau genug betont, ist, dass der Bodhisattva ist einer, der die Paramis und die Charanadhammas und Weisheit, das wir schon erklärt haben, die sind die Ursachen für Bodhi, für Erlösung. Einer, der ist Bodhisattva, der genau auch übt diese Sachen, studiert diese Sachen, macht sich vertraut mit diesen Sachen, mit dem Ziel, dass er diese weltliche Wissen mit überweltlichen Wissen, es gibt zwei Sorten von Wissen, in Visuddhimagga wird genau darüber gesprochen, diese, wenn die überweltliche und weltliche Wissen schmelzen, verschmelzen, zwecks Allwissen, und wenn man alle gute Taten tut mit dem Ziel von Allwissen, was der Zustand von Buddha ist, dann übt man eben den Bodhisattva weg. Wenn man diese Taten übt mit dem Ziel, einfach Erlösung zu erreichen und von dem samsarischen Leiden loswerden, so bald wie möglich, dann übt man eben den Weg von Shravaka. Das ist der Unterschied. Deswegen, indem der Bodhisattva, indem er seine gute Taten in großem Mitleid basiert, er bemüht sich, alle die Qualitäten von Buddha, die er studiert und die er verehrt und für die er Hingabe hat, allmählich zu erreichen. Allmählich zu erreichen heißt durch Weisheit zu erreichen. Und die Qualitäten von Buddha sind eben die Qualitäten, dass in dem Bereich von Buddha, in dem Bereich von Allwissenheit, diese weltliche und überweltliche Wissen schmelzt zusammen zu einer Einheit, in der es gibt überhaupt keine Widersprüche. Deswegen ist es Allwissen. Weil alle Gegensätze in diesem Bereich von Buddha, in diese sind überwunden. Das ist wichtig zu verstehen. Deswegen durch Weisheit, er bekommt durch Weisheit, er bekommt diese Möglichkeit, sich zu diesem Bereich von Allwissen zu nähern. In diesem Bereich gibt es natürlich keinen Platz für Leiden, aber durch Mahakaruna, diese große Mitgefühl, er bleibt immer in Samsara, er macht den Entschluss, bis er alle diese Qualitäten erworben hat, die dann transzendieren alle Gegensätze. Das ist wichtig zu verstehen. Deswegen, indem er Weisheit entwickelt, zwecks Allwissen, er schadet nicht, er kann nicht sich selbst schaden. Indem er sich nicht mehr schadet, er leidet sehr wenig oder gar nicht. Indem er sich mit dem Leiden von anderen identifiziert und akzeptiert die Leiden von anderen als eigene Leiden, indem er, was wird auch in Charyapitaka erklärt, diese er wird der Vater von den Wesen. Vatsa Adhyasaya wird es genannt in Sanskrit. Er nimmt alle Wesen als eigene Kinder. Das ist der Weg von Bodhisattva. Ein, wie erklärt auch in den Suttas jemand, der diese Einstellung hat. Er macht alles, auch in den früheren Leben, der Bodhisattva hat auch mehrmals auch sehr Taten, die man von Tatsache, von Gesichtspunkt, von Befreiung als vielleicht unrichtig bezeichnen könnte, aber indem er die gemacht hat, für immer für Wesen, also besorgt für die Wesen, das sind eigentlich gute Taten. Hm? Es wird erklärt auch in den Suttas, zum Beispiel die Geschichte von dem Prinz Abhaya, der ein sehr berühmt, der ein Schüler war von Mahavir, von den Niganta. Und Niganta hat ihn geschickt zu Buddha, dass er ihn fragt, ob ein voll erleuchtete, ob jemand, der Allwissen hat, ob er kann grobe Worte sagen, ob er kann die anderen schimpfen. Dann, wenn er sagt, nein, das kann er nicht, dann er soll ihn fragen, dann warum hat er den Devadatta so geschimpft? Wenn er sagt, ja, dann er ist nicht jemand, der Allwissen hat, so, dann ist er in Zwiespalt und dann wird er in Verwirrung geraten. Und dann er geht zu dem Buddha mit dem Ziel in Verwirrung. Dann der Buddha zeigt, der Abhaya hat einen Sohn auf dem Schoß, der zeigt dem Sohn und sagt ihm, wenn dein Sohn jetzt nimmt einen Stein und steckt es in den Mund, was machst du? Dann er sagt, ich nehme das raus. Wenn es schon rein sind, dann ich mit Kraft meine Finger, ich stecke hinein und mache alles, was ich kann, damit ich das rauskriege. Das ist, so soll man diese Einstellung von Buddha zu allen Wesen verstehen. Er wird sogar grobe, viele Jatakas, der Buddha auch kann benutzen, sogar grob, er schlägt seine Schüler, dann die Schüler hassen, ihn, aber er macht das für die Schüler, er macht das nicht, dass er Hass hat oder dass er diese Unreinheiten des Geistes hat, die damit verbunden sind. Diese Einstellung dann entwickelt der Bodhisattva. Er, indem er Buddha sein wird, so ist besonders betont in Mahayana, der Buddha ist sozusagen Vater von allen Wesen. Und der Vater kümmert sich immer um Wohl der Wesen, dass sie das Richtige machen, dass sie nicht den falschen Weg gehen, was immer es kostet, auch wenn es Leiden kosten soll. Er macht immer weiter. Deswegen, er studiert alle möglichen Sachen, obwohl es nicht direkt mit Befreiung verbunden ist, damit er den Wesen richtigen Weg zeigen kann. Dann Unterschied zwischen dem Bodhisattva und nicht Bodhisattva ist, dass der Bodhisattva, der jemand, der zu nach Erlösung übt, er muss natürlich gute Taten üben, er muss Parami üben. Ohne Paramis, ohne guten Taten, ohne richtige Verhalten, keine Möglichkeit von Erlösung. Aber einer, der sich der möchte oder sehnt sich, das heißt sich, wenn man sie, wie wir erklärt haben, wenn man sich sehnt nach dem Zustand von Buddha, dass man schon wirklich Bodhisattva ist. Das ist nicht der Fall. Man wird nur Bodhisattva im wahren Sinne, wenn er unmittelbar in sich selbst diese Einheit, dass alle Gegensätze überwindet, diese Soheit verwirklicht hat. Das ist sehr schwer, weil dieser unterscheidende Geist und die Gewohnheiten von dem unterscheidenden Geist sind sehr schwer zu beseitigen. Der Bodhisattva eben bemüht sich, auch alle diese Gewohnheiten von dem unterscheidenden Geist zu beseitigen, indem er sich nach diesem Allwissen sehnt. In Allwissen gibt es eben, Allwissen ist Allwissen, in dem es da kein Platz für Gewohnheiten von Unterscheidung gibt. Und durch Weisheit, dann der Bodhisattva ist imstande, Leiden zu vermeiden und sich selbst zu schützen. Und durch Mitleid, er lernt, wie er die anderen schützt. Die Paramis ist nichts anderes als auch Übung, um wie man sich selbst und die anderen schützt und ohne zu unterscheiden. Wenn man so die Paramis versteht, dann wird man sie richtig verstehen können als die Buddha-Karaka Dhammas, die Sachen, die einem zu Buddha machen. Wenn man sie nicht so versteht, dann wird man eben diese Philosophie von Paramis, was man auch dann mit Mahayana nennen kann, nicht richtig verstehen wird. Und natürlich Mahayana zu missverstehen ist viel leichter als Theravada zu missverstehen, indem dieses Ideal von Allwissen, also Einheit, die alle Gegensätze überwindet, nicht leicht zu verstehen ist. Und nicht zu sprechen, zu praktizieren. Viele denken, dass sie den Bodhisattva-Weg praktizieren, aber in der Tat, es ist nicht der Bodhisattva-Weg, in dem sie sich selbst und die anderen unterscheiden. Deswegen ist es viel leichter, wenn für jemanden, der den Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, nicht Fehler zu machen, als für jemanden, der den Sravaka Weg geht. Deswegen, der Bodhisattva ist auch einer, der immer, was man sieht in den Jatakas, ist immer einer, der von den Fehlern lernt. Und durch die Fehler, er wird immer, immer kräftiger. Indem er Fehler macht mit der Perspektive, dass er den es ist für die anderen, für die Welt, nicht für sich selbst, dann die Fehler werden nicht so schlimm. Wenn die Fehler werden gemacht mit Perspektive, dass es für sich selbst ist, für eigene Befreiung ist, dann die Fehler werden natürlich schwerer. Schwerwiegend. Diese Gewohnheit von den unterscheidenden Geist zu überwinden, ist nicht leicht, ist sehr viel schwerer. Und die Paramis sind eben da, die Übung in den Paramis ist da, damit diese Gewohnheiten überwunden werden. Nur dann wird man völlig imstande sein, vollkommen sich selbst und die anderen zu Wohl zu bringen. Kann man so sagen? Okay. So, das haben wir erklärt. Das ist, wir werden uns damit noch mehr beschäftigen im Rahmen von Nekama Parami und Panya Parami, die für uns von besonderer Wichtigkeit sind, weil das ist dann Meditationspraxis, mit Meditationspraxis direkt verbunden, obwohl alle Paramis sind nicht zu trennen mit Nekama Parami und Panya Parami. Das haben wir schon betont, dass im Sinne von Vollkommenheiten, was Volligkeit, kann man sagen, Volligkeit in Vollkommenheit, Perfektion in Vollkommenheit, was der Zustand von Buddha ist. Zustand von Buddha ist Vollkommenheit in oder Perfektion in Vollkommenheiten. Wie wir schon gesagt haben, alle Arahats haben auch die Paramis. Ohne Paramis kann man nicht zu Erlösung kommen. Aber die haben keine Perfektion in den Paramis. Dann erste, wir haben auch schon gesagt, dass genau den Prinzip, das erklärt wird in Visuddhimagga mit Sila, Samadhi und Panya, Sikha, nicht nur in Visuddhimagga, auch in nördlichen Buddhismus, auch in Abhidharma Kosha und so weiter. Die Perfektion in Sila ist nur möglich, wenn man den Zustand von Arahat erreicht hat. Dann kommt man zur Perfektion in Sila, Samadhi und Panya. Ante, was heißt CK? Lehre. Hm? Kann man. Hm? Ich hab's noch gar nicht gehört. Sika. Was heißt Sika? Sika heißt Lehre, Shiksha. Lehre von Moralität, Lehre von Konzentration und Lehre von Weisheit. Diese drei Lehren, wenn jemand, der Buddhismus lernen möchte, er muss sie anverleiben. Richtig? Einverleiben. Aneignen. Aneignen ist besser. Sonst Schlange schluckt. Und wenn man sie einverleibt hat oder angeeignet hat, dann keine Schlange schluckt etwas. Warum? Weil man hat keine fünf Aggregate von Anhaftung, man hat Aggregate von Befreiung. Aggregat Sila von Befreiung, Aggregat Samadhi von Befreiung, Aggregat Weisheit von Befreiung. Und wenn man diese Aggregate hat, nur dann schmelzen sie in einen Zustand, ein Geschmack der Befreiung. Der Buddha, der Bodhisattva, in dem er sich sehnt nach dem Zustand von Buddha, nach Allwissenheit, er muss dann nicht nur diese Körper von Befreiung erreichen, oder besser zu sagen, es gibt da nicht zu erreichen. Er muss diese, was in Mahayana dann wird zu sehr wichtigen Konzept, er muss Körper von Dhamma, mit Körper von Dhamma eins werden. In Dhamma, dann gibt es keine Gegensätze. Der, was erreicht einer, der die Wahrheit gesehen hat, was, wie es wirklich ist? Die erreichen dasselbe, egal ob er sich in Bodhisattva Geliebten übt oder ob er ein Shravaka sein möchte. Jemand, der die Wahrheit gesehen hat, er, was sind die Eigenschaften von solchen Wesen? Muss man richtig verstehen. Er sieht alles als Dhamma. Er sieht kein Ich, nichts, was gehört mir. Dann er sieht alles als Dhamma. Nichts. Bedingte Entstehung. Bedingte Entstehung. Was dann er sieht, dass diese illusorische Natur von weltlichen Erscheinungen, das sieht er sehr klar. Und er sieht die wahre Natur von bedingten Entstehung, keine Annihilation und keine Ewigkeit. Das sieht er nicht durch Theorie, das sieht er durch direkte Erfahrung. Kann er das nur durch Meditation erfahren, indem man in der Meditation direkt sagt, Alles ist Meditation. Wenn man Meditation versteht, alles ist Meditation. Nur dann kann man etwas erreichen. Braucht man die Vertiefungen dafür? Nee, ohne Konzentration kann man nicht sehen, die Sachen, wie sie wirklich sind, dass sie entstehen und vergehen in jedem Augenblick, kann man nicht sehen. Nur mit Konzentration kann man sehen. Dann, Frage ist, wenn, wenn die Sachen alle entstehen und vergehen, kann, ist der Geist auch vergeht oder nicht? Bitte nachdenken. Auch bedingt. Auch bedingt. Ja, bedingt. Aber wenn Geist vergeht in jedem Augenblick, wenn er vergeht in diesem Moment, was existiert? Nichts. Nichts? Nein. Bitte, bitte nachdenken. Das ist keine Mahayana Philosophie, die Sachen entstehen wegen Bedingungen und von selbst vergehen. Und was ist zwischen Vergehen und Entstehen? Bitte, bitte nachdenken. Niemand kann erklären, außer jemand, der das gesehen hat. Von diese kommt dann dieses Konzept, was sehr wichtig in Mahayana ist, von natürlicher Nirvana. Das findet man nicht in Theravada. Das findet man, dieses Konzept kommt nur in Pragyaparamita. Pragyaparamita ist nichts anderes als Mahayana. Konzept von natürlicher Zustand von Nirvana. Man kann lernen Buddhismus, indem man von Ursache geht zu dem Effekt, Wirkung. Oder von Wirkung wieder zur Ursache, das geht auch. Und das ist eben diese Kenntnis, ist benutzt für Verständnis von dem Weg von Bodhisattva. Er muss nicht unbedingt immer von Ursache zu Wirkung, er kann von Wirkung zu Ursache. Das ist dann transzendentale Weisheit. Diese Allwissen, in dem Zustand von Allwissen gibt es eben nicht zu erreichen. Und das ist die wahre Zustand der Dinge. Diese, wenn man möchte den Weg von Vollkommenheiten verstehen, diese Perspektive ist sehr wichtig. Dann jetzt kommen wir zu Dana als erste Parami. Dana ist erste Parami. Und wir haben erklärt, dass Dana manifestiert sich wie weiß man, dass man Dana übt? So besser erklärt. Man weiß, dass man Dana übt, indem man eigene Begierde, Loba, Unterdrückt ist nicht Vidamsana. Vidamsana, vernichtet. Vermindert. Und vernichtet auch. So weiß man, dass man Dana übt. Das ist dann wahre Dana. Man muss davon bewusst sein. Wenn man wahre Dana übt, man übt, damit man eigene Begierde vermindert und im letzten Ende verlässt. Ist Loba und Tanha Synonym? Loba und Tanha sind Synonym, aber die, wenn man über Loba spricht, Tanha, gibt es drei Sorten von Tanha. Kama Tanha, Bhava Tanha, Vibhava Tanha. Wenn man für sich nach dem Tod sehnt, das ist auch Tanha. Aber Loba, wenn man über Loba spricht, das ist dann sinnliche Begierde. Dann ist begrenzte Bedeutung. Wenn man über Raga spricht, dann Bedeutung wird größer. Raga, auch wenn man, solange man nicht befreit ist, man wird auch, wenn man Meditation übt, man wird die Versenkungen üben mit gewissen Anhaften. Auch sehr, sehr feinen Anhaften. Deswegen, die ist viel feiner. Und Raga, wie erklärt in zum Beispiel in Theravada Abhidhamma, Raga ist immer Akusala. Aber in Abhidharma Kosha zum Beispiel, wenn man studiert, es gibt, indem man sich nach Jhanas sehnt, das ist, kann man nicht als unheilsam betrachten. Deswegen Raga ist auch Avyakata, nicht zu deklarieren als unheilsam. Es gibt unheilsame Raga und es gibt neutrale Raga, die zu guten führt. Aber Loba ist immer nur unheilsam. Das ist der Unterschied. Also diese Lobha, Tanha, Raga, sie haben ähnliche Bedeutung, aber doch anderes. Die Nuancen sind anderes. Also, wir sprechen über Dana, dann man weiß, dass man Dana übt, indem man die eigene Begierde runterbringt, oder? Schon gut. Jetzt wichtig ist zu verstehen, was in den Jatakas auch sehr klar gemacht wird. Je mehr entwickelt der Geist, das ist ein wichtiges Prinzip im Buddhismus, je mehr entwickelt der Geist, desto feiner werden, je mehr entwickelt Intelligenz auch, desto feiner werden die Begierde. Wenn die Getter, zum Beispiel, wenn wir sehen, wie sich die Affen vermehren, wie sie kopulieren, wir finden das entsetzlich. Wenn die Getter sehen, wie wir uns vermehren und kopulieren, sie werden kotzen. Wenn die Chatu Maharajika sich kopulieren, dann die Indras, die Sakas sind auch, finden das sehr grob. Wenn die Sakas sich vermehren im Himmel mit diesen Nymphen und so, dann diese Yamas und noch, die finden das auch sehr, sehr grob. Dann die höchste Götter in Kama, die vermehren sich da nur durch Lachen und durch... durch dass sie erzeugen durch Geist Objekte von Schönheit. So werden sie verfeinert. Die Brahmas dann, die nur durch Geist, brauchen keine Objekte dazu. Das ist wichtig zu verstehen. Und also Dana auch. Wie ist Dana damit verbunden? Die Tiere haben keine feinere Gefühl für Ego. Und deswegen auch, sie haben sehr kleine Ego. Diejenigen mit höheren Intelligenz, zum Beispiel der Yama, die haben dann sehr feinere, entwickelte Intelligenz, damit sie die Leute oder die Wesen wegführen von Wahrheit. Zum Beispiel, es gibt eine Jataka, die heißt Garahita Jataka. Sehr interessant, Garahita Jataka. Was passiert in Garahita Jataka? Der Bodhisattva wird als Affenkönig geboren. Und was passiert ihm? Der arme Affenkönig wird von einem, weil er so schön aussieht, so kräftig ist, wird von einem Jäger gefangen. Und der König von Banaris, es wird sein dann Lieblingstier, der kauft ihn. Wird sein Lieblingstier, weil er sehr intelligent ist und er dann nützt ihm, um sich zu amüsieren, macht ihn alle möglichen Spiele mit ihm. Und indem er Bodhisattva ist, er kann auch menschliche Sprache, er kann ihn beweisen und aus Dankbarkeit dann der König fragt ihn, was möchtest du, lieber Freund? Er sagt, ich möchte zurück in die Himalayas, in den Dschungel. Dann er sagt, gut, gut, mein Freund, gehe und gibt ihm alles, was er braucht. Und dann er fragt seine Leute, dass sie ihn wieder zurückbringen, weil das ist, was er will. Obwohl er ihm gibt alles, was man sich an Essen und so weiter wünschen kann. Er wird nie zufrieden bei dem König. So, er geht zurück zu seinen Affen und die Affen fragen, oh große Wesen, was hast du da bei den Menschen gemacht? Was machen die Menschen? Bitte erzähl uns, wie sind die Menschen? Und dann er sagt, bitte fragt nicht. Dann sie immer wieder kommen und oh, bitte, bitte erzähl uns, was machen die Menschen? Was machen die Menschen? Hört es dir nicht zu, das wird dich nur dein Geist verderben. Dann die Affen immer, immer fragen, indem sie immer weiter fragen. Dann der Bodhisattva erzählt, so ist es bei den Menschen, dass sie nur an sich selbst denken und nur denken daran, wie sie Geld und wie sie Silber und Gold sammeln. Sie sammeln, weil sie so stark Ego haben, sie sammeln Sachen, die sie gar nicht brauchen. Dann, sie haben so viele Probleme. Liebe, fragt mich nicht. Dann, wenn sie das hören, die Affen, die halten fest die und sagen, ah ja, wir wollen uns das gar nicht anhören. Dann der Bodhisattva, na siehst du, hab ich nicht gesagt. So sind die Menschen unvernünftig. Und wir halten das für Vernunft. Also, je mehr entwickelt der Intellekt, desto feiner werden auch dann die Begierde und desto feiner wird auch dann Ego sein. Das wird auch erklärt in den Jatakas. In den Jatakas findet man viele, viele gute Sachen. Der Bodhisattva war mal auch nicht mal, viel, vielmals war er ein Weltherrscher, Chakravarti. Und in der Zeit, als wir Menschen aus dem Himmel auf die Erde kamen, in alle Religionen, wir Menschen, wir sind aus Himmel runtergefallen, indem wir immer mehr Begierde übten, dann werden wir immer ferner von den Göttern, bis wir sind, was wir heute sind. Dann heutzutage, in den alten Zeiten, haben sich noch Götter mit den Menschen gemalt und vereinigt. Heutzutage stinken wir so, dass niemand sich mit uns vereint. So, so ist die Lage. Halt muss man, man muss versuchen, immer das Beste. Das werden wir noch erklären, das ist, gehört zu Jatakas auch. Je feiner die Paramis geübt werden, desto mehr werden die Götter in der Nähe. Und man wird auch von den Göttern geprüft, indem man die Taten von den Göttern übt. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil von Jataka-Weisheit. Bitte versuchen Sie, ob Sie... Was heißt es, geprüft? Geprüft, ob Sie ob Sie Ansicht ist rein oder nicht. Wenn sie nicht kräftige Taten üben, gute Taten üben, dann die Götter kümmern sich nicht. Nur wenn die kräftige, gute Taten oder auch nicht gute Taten geübt sind, dann die Götter werden besorgt. Der Sitz von den Göttern wird heiß. Warum? Weil die Götter denken, er will mir versetzen von meinem Platz. Er macht wenn ich sterbe, er kommt auf meinen Platz, dann wird heiß. Dann er ist gekümmert und er überprüft. Dann, wenn der Guttäter es macht für Befreiung, dann ist er beruhigt und wird sein Schützer. Wenn er es macht, um ihm zu versetzen, dann er kann ihn schaden sogar. Die Götter haben auch manche schlechte Qualitäten, sind immer da. Also wenn die Absicht. Absicht. Absicht ist die Weisheit. Wenn man die Paramis mit Weisheit übt, kommt man weiter. Ja, wir reden zu viel. Dann wir haben von den Universal Chakravarti, der Bodhisattva, als er am Anfang von Zeit, damals haben wir noch 80.000 Jahre lang gelebt, als wir zu dieser Erde kamen. Bitte, bitte richtig meditieren, damit man sich erinnern kann. In Meditation kann man sich erinnern, wie war es, als wir noch lange, lange gelebt haben und sehr feinere Essen gegessen haben, kann man sich erinnern. Und der Bodhisattva war der Chakravarti von ganzer Erde, alles hatte er. Aber er hatte Lust nach mehr. Und dann der Chakravarti hat sein Rat, wo er will gehen, der Rat geht vor ihm immer. So, er erobert alles. Wo der Rat geht, dort alles wird gerobert. Das ist, was der Chakravarti macht. Dann er lenkt seinen Rat zu den Göttern. Er will sie auch erobern. Weil damals waren die Menschen, als wir zu dieser Erde kamen, wir waren mit den Göttern sehr eng verbunden noch. Dann er lenkt sein Rat zu den Chaturmaharajikas, zu den vier, wie sagt man auf Deutsch? Götterbeutel. Nein, nicht Götterbeutel. Was ist Chaturmaharajika? Götterkönig. Götter, vier Könige, die herrschen in den niedrigeren Himmel. Die sind auch mit Asuras verbunden. Dort, in dem Rat dort führt, alles wird erobert, er wird auch der Herrscher dort. Dann seine Lust noch nicht befriedigt, dann er führt seinen Rat zu Sakka. Dann, wenn er da ist, Sakka ihn sieht, er gibt ihm Hälfte von Tavatimsa, Himmel 32. Dann lebt dort umgehend von den Nymphen und mit Hälfte von dem Reich von 32 Götter. Aber dann plötzlich kommt zu ihm Idee, warum soll ich nur Hälfte haben? Dann er, wie schaffe ich das? Dann er kommt plötzlich zu ihm eine Idee, dass er sollte ihn irgendwie von ihm loswerden. Und dann, was passiert? Plötzlich auch sehr, sehr lange Leben geht einmal zu Ende. Dann er spürt, die jetzt kommt die Zeit, dass er für Vergänglichkeit. Und ein Mensch, er kann nicht bei den Göttern sterben, er muss zurück auf die Erde, nur hier kann er sterben, weil er gehört hier. Dann, er muss zurück, kommt zurück und stirbt da in seinem Garten, in der Nähe von seinem Palast, von wo er hingegangen ist, zu großer Eroberung. Und was ist von dem großen Lust geblieben? Das fragt er sich. Gute Frage. Gute Frage. Also, indem man größere Intelligenz hat, wird und bessere Konzentration und so, dann wird auch die Begierde werden feiner und Ego wird feiner. Aber feinere Ego hat Vorteile und Nachteile. Auf jeden Fall, jede Begierde ist endlos. Und der einzige Weg, die Begierde zu mindern und zu beseitigen, ist dann Chaga, Entsagung zu üben. Dann das Wesen von Chaga heißt Entsagung? Loslassen. Loslassen zu führen. Deswegen Wesen von Dana ist Loslassen. Und es manifestiert sich dann als Vermindern oder von Zerschmelzen von den Begierden. Und oder es wird erfahren als Verschmelzen von der Begierden und es manifestiert sich als Asata. Asata heißt nicht anhaften. In wahren Sinne wenn, nur wenn man gibt und wenn man sich Mühe gibt zu geben, wird man davon klar bewusst, wie schmerzhaft ist diese Anhaften. In Abhidhamma, in Visuddhimagga, das eng mit Abhidhamma verbunden ist, wird das Wesen von Begierde, von Loba erklärt als was ist Geschmack von Anhaften? Was ist Geschmack von Begierden? So wie ein Stück Rohfleisch auf der Pfanne. Auf der Pfanne ohne Öl. Wie spürt sich ein Stück Rohfleisch auf der Pfanne, auf der rote, heiße Pfanne ohne Öl? Bitte, Marianne. Marianne arbeitet in der Küche. Müssen wir Elvira fragen. Was ist Geschmack von einem rohen Stück von Stück rohem Fleisch auf rot heißen Pfanne? Ekelhaft. Deswegen diese Feinheit von Gefühl man bekommt nur wenn man Dana übt. Wenn man nicht Dana übt, man wird nicht davon bewusst, wie viel uns unsere Anhaften bedrücken. Geben Sie jemanden, der nicht Dana gibt, er wird nicht dieses Gefühl entwickeln können. Dann bleibt er ohne Sensibilität. Nur wenn man Dana bewusst entwickelt, wird man von diesem Gefühl mehr und mehr bewusst. Wie schmerzhaft, wie viel weh uns diese Anhaften tun. Deswegen, wir haben darüber schon gesprochen, die Voraussetzung für Meditation, so wird in Abhidharma Kosha erklärt, auch in anderen Büchern, die Voraussetzung für Meditation ist, dass man lernt, Santosha, Zufriedenheit mit wenig und wenig Wünsche und geben und Freude an geben. Das ist von Sicht von Paramis. Freude an geben ist die Voraussetzung für Übung von den Paramis. Und diese Freude an Geben, wenn verbunden mit Zufriedenheit und mit wenigen Wünschen, das ist dann Voraussetzung für gute Meditation. Gute Meditation im Sinne von Shamatha, auch gute Meditation im Sinne von Vipassana. Wenn, wie wir schon gesagt haben, wenn man Perfektion, so wie Buddha, im Geben erreicht hat, dann das Geschmack von alles loslassen ist nichts anderes als Geschmack von Freiheit. Und geben nach der Lehre von Paramis Es gibt drei Aspekte von Geben, die man sich aneignen sollte, wenn man die Dana Parami üben möchte. Man diese drei auch allmählich ergänzen sich, indem man die Paramis übt, und werden zu einem Geschmack, Geschmack von Freiheit. Erste Parami, erste Aspekt von Dana Parami ist Geben von den Sachen. Und welche Sachen haben wir? Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben innere Sachen, das ist unsere Körper, unsere, das auch uns gehört. Und wir ist unser Besitz. Und wir haben äußere Sachen, unsere Vermögen. Das enthält Essen, Trinken, Medikamente, alles, was man zum Leben, Äußeres, was man zum Leben braucht. Ohne diese Sachen kann man nicht leben. Also, ohne inneren Sachen, das ist unser Körper, und ohne äußere Sachen, Essen, Getränke, Medikamente, Kleider, Wohnung, wir können nicht leben. Also, erster Aspekt von Übung von Dana Parami ist dann, lernen Freude, lernen mit Freude diese Sachen zu geben. Zweiter Aspekt von Dana Parami ist, erster ist Vastu Dana, zweiter ist Abhaya Dana. Abhaya heißt Furchtlosigkeit. Dieser Aspekt auch kommt sehr, sehr klar zu Vorschein in den Jataka-Geschichten. Der Bodhisattva hat sich zahllose Leben bemüht, den Wesen zu Sicherheit zu bringen. Auch zu Kosten von eigenen Leben. Auf Kosten von eigenem Leben. Und dritter Aspekt von Dana Parami ist dann Dharma Dana. Das ist das Höchste. Gabe von der Wahrheit. Diese drei Aspekte stellen vor die Übung von Dana Parami im Ganzen. Alle verschiedene Aspekte von Dana Parami können in diese drei zusammengefasst werden. Furchtlosigkeit auch die eigene Sicherheit loslassen zu verstehen? Bitte? Unter dem Aspekt Furchtlosigkeit kann ich da auch subsumieren, meine eigene Sicherheit loszulassen? Wie kann man eigene Sicherheit loszulassen? Also man greift ja nach Sicherheiten. Ne? Man baut sich Vermögen aus. Wie kann man jemandem Furchtlosigkeit geben, wenn man sich selbst fürchtet? Natürlich, das ist dabei. Indem man auch anderen Furchtlosigkeit gibt, wird man von eigenen Fürchten los. So, wir haben erklärt die drei Aspekte. Und in den Jataka-Kommentaren dann, auch in Charyapitaka-Kommentar, in Dighanikaya, Subkommentar, kommt andere drei Aspekte von Paramis, was heißt normale Paramis, normale Vollkommenheiten, Upaparami, mittlere Vollkommenheiten und Paramata Parami, die höchste Vollkommenheiten. So werden die Vollkommenheiten, die der Buddha geübt hat, gegliedert. Man muss immer anfangen mit dem, was leicht zu machen ist, nur dann allmählich, indem man übt, kommt man zu schweren. Man kann nicht von schweren anfangen, es ist unmöglich, man kann nur von leichten anfangen. Also, normale Parami, das jeder von uns üben kann, und das sozusagen die Voraussetzung ist für höhere Paramis, ist, dass man gibt Essen, man gibt Getränke, man gibt solche Sachen. Kutis auch. Kutis kommen auch dazu. Wenn es diese normale Parami, wenn es kräftig wird, dann wird man allmählich imstande sein, eigene Vermögen zu geben. Das führt dann zu Öffnung für diese Perspektive von Nekama. Dann diese mittlere Parami ist, dass man auch nicht nur äußere Sachen lernt, bereit zu geben, sondern auch innere Sachen. Was unmittelbar uns gehört, die eigene Körper, Körperteile, indem man diese, auch wenn man es nicht tut, man muss verstehen, Diese Training in den Paramis ist vor allem geistliche Training, weil ich habe ein bisschen Erfahrung als Training in den Mahayana-Klostern. In Mahayana-Klostern, die Mönche, besonders in Tibet, jede Puja, erst geben sie, visualisieren sie die vier Kontinente und ganze Welt und dann geben sie das. Das ist dann diese Visualisierung, das Voraussetzung ist für Meditation. Aber in den Jatakas, natürlich Jataka-Geschichten, diese geben von alles, ganze Welt, alles, was man hat, und eigenem Körper. Der Bodhisattva hat es wirklich geübt in früheren Leben. Dadurch, indem man diese Bereitschaft findet, an sich selbst zu verzichten, findet man auch mehr und mehr Furchtlosigkeit. Anhaften an uns selbst, an unsere Körper, ist eben der Grund von unseren Ängsten. Wenn man diese Fähigkeit entwickelt oder Entschluss entwickelt, nicht nur äußere Sachen, sondern innere Sachen zu geben, dann, nur dann kann man diese vollkommene Loslassen eben lernen. Was ist der Ziel von Bodhisattva? Dass nach der Geschichten von Jatakas ist es eine sehr berühmte Geschichte von Sasa Jataka, Hase Jataka. Bestimmt haben Sie schon gehört. Der Bodhisattva war in früheren Leben ein Hase. In diesem Leben, er hat dann diese Fähigkeit zu höchste Dana entwickelt. Als Hase, nicht als Mensch. Dann hat er das in seinem letzten Leben, bevor er nach Tushita ging, als Vesantara, er hat die Dana zusammen mit anderen Paramis zusammengesetzt. Aber diese Fähigkeit, sich völlig zu opfern, im höchsten Sinne, wie gesagt, auch in dieser Jataka, was sich diese Jataka sagt, dass was der Hase geopfert hat, es gibt nichts Höheres, es ist kein Mangel dann an Dana Parami. Wenn man das mit anderen Paramis verbindet, dann wird es zu Zustand von Vollkommenheit von Buddha. Und was geschieht? Der Hase ist kein ordentlicher Hase, er ist ein Superhase. Was macht ein Superhase? Ein Superhase hat gute Freunde und er immer gibt den Freunden gute Ratschläge, wie sie besser werden, wie sie mehr gute Eigenschaften in sich entwickeln. Und was sind die guten Freunde von dem Hasen? Es ist Affe, sehr gut mit Affe befreundet. Es ist ein Schakal, sehr gut mit Schakal befreundet. Wenn man Metta hat, alles ist möglich. Und sehr gut mit wie sagt man? Ich muss nachschlagen. Widra, wie Otter auf Englisch. Diese Iba. Widra. Widra, Vipravci, Vipadat. Ich freue mich sehr. Schlange, oder? Nein, keine Schlange. Das ist Tschechisch. Nicht verwechseln. Ja, dritte. Zweite. Der in Wasser, er kann sich sehr schnell bewegen. Otter? Ja, ist genau wie Englisch. Er frisst die Fische. Na prima, Fischotter. Da sind drei Freunde von dem Hasen. Na prima. Und was der Hase sieht, der Mund wird voll, dann er gibt gute Ratschläge zu seinen Freunden. Hören Sie mal zu, wenn Sie zusammensitzen. Jetzt kommt Uposatha. Wir müssen uns bemühen, gute Taten zu üben. Was ihr immer an Essen bekommt, Sie müssen, wenn es Gelegenheit dazu kommt, es geben. Wenn Sie das jetzt machen, ein Uposatha-Tag, wird er sehr kraftvoll sein. Und dann der Otter, der findet am Ufer ein Fischer, hat dort versteckt Rohini-Fische, diese rote Fische, Rohini-Fische. Lachs. Ich weiß nicht, Rohini-Fisch, kennst du? Sie können im Wörterbuch nachschlagen. Diese rote Fische, sehr schmeckt sehr gut. In Indien kann man öfters sehen. Dann, was macht er? Er fragt überall, gehört es jemandem? Gehört es jemandem? Dann, wenn niemand sich meldet, er versteckt das und er bereitet sich, dass er das gibt, sobald jemand Gelegenheit kommt. Dann der gute Schakal, was macht er? Na prima. Was macht er? Sehr schön. Er geht zwischen den Menschen und findet einen Topf von Dahi, von Joghurt. Dahi? Dadhi. Auf Pali. Dann riecht das, und das, obwohl er sehr hungrig ist, er nimmt das und versteckt das, fragt, gehört das jemandem, dann versteckt das und deklariert sich, ich bin bereit, es zu geben, wenn jemand sich meldet. Dann der gute Affe. Er geht zu Mangobaum, sammelt er Mangofrüchte, dann er versteckt die Mangofrüchte und sagt, wenn ihr Gelegenheit kommt, ich gebe das, damit ich meine Begierde. Dann der gute Saka, der Gott in 32 Himmel, der sieht, wie tichtig diese Wesen sind, an Tugend zu üben. Deswegen er sagt, naja, jetzt muss ich die überprüfen, was, ob sie wirklich das echt meinen. Wenn wir uns Mühe geben, was ist die Lehre von Jataka, nur dann werden wir von den Göttern überprüft, ob wir das ernst meinen. Wenn wir uns nicht Mühe geben, werden wir nie überprüft. Dann wenn man sich sehr Mühe gibt, der Sitz von den Göttern geheizt, dann sitzen sie nicht gemütlich, dann kümmern sie sich. Dann bitte in Meditation auch daran achten. Wenn man gut meditiert, der Sitz von den Göttern wird auch heiß. Okay, dann jetzt kommt der gute Hase. Sie treffen sich zusammen. Jetzt, was geschieht? Der Saka dann sieht, dass die Freunde sich solche Mühe geben, in sich das Gute zu entwickeln. Dann er testet. Er kommt zu dem Otter und sagt, als er der Saka kann seine Gestalt ändern. Er kommt da als alter Brahmane zu dem Otter und sagt, du Freund, hast du was du geben könntest? Und er freut sich sehr, weil der Hase hat gute Belehrung gegeben. Dann er gleich bringt die Fische, die er gesteckt hat. Dann er sagt, so gut, dann geht er weiter. Und dann testet er den Schakal. Hey Freund, hast du was zu geben? Dann der Schakal auch vor seinen Schwanz macht so. Gleich freut sich. Bringt seinen Topf mit Daddy. Okay, lass das, mein Freund, geht weiter. Na du, Affe, hast du was zu geben? Dann Affe auch freut sich und gibt die Mangos, die er versteckt. Und dann kommt er zu dem Hasen und fragt ihn, du, was hast du zu geben? Dann der Hase freut sich sehr und er denkt, jetzt kommt der große Test. Er sagt ihm, du, lieber Freund, ich habe außer mir selbst, ich habe nichts zu opfern. Dann der Saka, der Gott ist erstaunt von seinem Tugend. Und damit er ihn testet, er macht Feuer. Und der Hase springt in Feuer. Dann der Saka ist so erstaunt von seinem Tugend, dass er einen Druck von Hase macht und setzt das auf den Mund. Jetzt können wir nach... Jetzt haben wir noch 3 Wochen. Nach 3 Wochen können wir sehen, sehr klar. Jetzt ist der Mond klein. Dann bitte, bitte betrachten Sie den Beweis von Tugend von dem großen Hasen Bodhisattva auf dem Mond. Und jetzt... Okay. Dann jetzt Pause. Sadhu, sadhu, sadhu.